Zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il fanden in Österreich, Deutschland, Bangladesch, Nigeria, Ägypten, Äthiopien und Mexiko die Seminare über seine Verdienste statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten der verschiedenen Kreise und die Massen in den betreffenden Ländern teil. Auf den Seminaren sprachen die Redner, Herr Kim Jong-il sei ein hervorragender Sun-Gun-Herrführer, der unter dem Banner der Soziologie und der Sun-Gun-Idee die Erdrosselungsoffensive der Imperialisten vereitelt und den Sozialismus der DVK zuverlässig verteidigt habe, sowie ein Führer des Volkes, der sich bis zum Ende seines Lebens für das Gedeihen des Landes und das Glück des Volkes eingesetzt habe.